Lektion 6. Text 1. Wann muss ich denn nach Berlin? Frau Macher, kommen Sie doch bitte gleich mal zu mir und bringen Sie den Terminkalender mit. Sofort, Herr Reiser. Ja, Herr Reiser, die Termine für diese Woche haben Sie ja. Vergessen Sie nicht die Besprechung heute um 15 Uhr mit Herrn Weigand von der Firma Securitas. Ja, ich weiß. Aber wir müssen noch über den Mai sprechen. Da bin ich doch eine Woche unterwegs. Wien, Berlin, London und... Ja, ich habe alles vorbereitet. Am Montag, den 5.5. sind Sie in München. Die Konferenz mit der Firma Müller & Co. beginnt um 11 Uhr. Aber ich möchte nicht fliegen. Zum Flughafen, dann warten und dann wieder vom Flughafen in die Stadt. Das ist mir zu kompliziert und zu anstrengend. Ja, ja, ich weiß. Sie fahren um 6.25 Uhr ab Frankfurt Hauptbahnhof. Das ist ein Intercity. Da sind Sie in 4 Stunden in München. Welches Hotel möchten Sie denn nehmen? In München? Muss ich denn in München bleiben? Am Dienstag bin ich doch in Wien, oder? Ja, aber Ihr Termin in Wien ist erst um 14 Uhr. Ich habe den Flug um 11 Uhr gebucht. Ach nein, in München bin ich doch am Montag spätestens um 13 Uhr fertig. Ich möchte lieber am Nachmittag mit dem Zug nach Wien fahren. Das ist bequemer und ruhiger. Da habe ich dann Zeit und kann den Termin mit Frau Riedel in Ruhe vorbereiten. Reservieren Sie doch bitte einen Platz und sagen Sie den Flug wieder ab. Und wo möchten Sie wohnen? Im Belvedere? Das sind ja dann 2 Nächte. Sie wollen doch sicher erst am Mittwoch nach London fliegen. Ja, nach London erst am Mittwoch. In Wien bin ich ja gerne. 2 Nächte. Im Belvedere? Nein, das Belvedere ist zu laut und nicht so schön. Reservieren Sie lieber im Hotel Sacher. Das ist schöner, liegt zentraler und ist auch nicht viel teurer. Wie Sie möchten. Mittwoch um 9 fliegen Sie dann nach London. Da haben Sie genug Zeit. Die Eröffnung der Filiale ist erst um 14 Uhr. Soll ich ein Hotel buchen? Nein, nein. In London wohne ich doch immer bei Charles. Wann muss ich denn nach Berlin? Die Vorstandssitzung ist am Donnerstag um 11 Uhr. Ich habe einen Flug für 8 Uhr gebucht. Vergessen Sie nicht Ihr Referat. Und um 14.30 Uhr ist dann die Pressekonferenz. Kommen Sie am Donnerstagabend nach Frankfurt zurück oder fliegen Sie direkt nach Paris? Paris? Wieso Paris? Ich will am Donnerstagabend zurück sein. Am Freitag habe ich doch frei. Da will ich mit meiner Frau zu den Schwiegereltern nach Baden-Baden. Ach, richtig. Das wissen Sie ja noch gar nicht. Der Chef bittet Sie, von Freitag bis Sonntag nach Paris zum Kongress zu fahren. Er hat leider keine Zeit. Oh je, warum denn immer ich? Na gut, aber ich fliege trotzdem am Donnerstagabend zurück nach Frankfurt. Und für Paris reservieren Sie bitte 2 Plätze, da nehme ich meine Frau dann mit. Der Kongress beginnt am Freitag erst um 15 Uhr, aber Sie müssen schon früher fliegen. Der Chef bittet Sie, vorher nach Chartres zu fahren und dort vormittags unsere Filiale zu besuchen. Auch das noch. Dann bestellen Sie bitte einen Leihwagen am Flughafen in Paris. Von Paris nach Chartres, das ist mit dem Auto schneller und bequemer als mit dem Zug. Und meine Frau kann sich ja in Chartres die Kathedrale ansehen. Mein Gott, da habe ich ja gar kein freies Wochenende. Aber dann werde ich erst am Montagabend zurückkommen. Aber das geht doch nicht. Sie haben doch am Montag den Termin...